Hallo und herzlich willkommen zur 129. Ausgabe von Open Science Radio. Und wir haben heute mal wieder die Freude, eine Sonderausgabe in Anführungszeichen vor uns zu haben. In Zusammenarbeit mit Wikimedia, an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank, denn wir widmen uns mal wieder dem Fellow-Programm Freies Wissen. Heute mal nicht dem aktuellen, sondern wir haben uns gedacht, jetzt gibt es ja schon ein paar Iterationen dieses Programms und eigentlich wäre es ja ganz spaßig, mal so ein bisschen zurückzugucken und zwar nicht so sehr auf das Programm selber, sondern vielleicht mal mit ein paar Fellows zu sprechen, die das Programm schon durchlaufen haben und einfach mal zu gucken, was sich so aus der Arbeit, die sie während ihres Fellowships absolviert haben und vielleicht auch aus den Kontakten, die sie währenddessen geknüpft haben, was da eigentlich draus geworden ist und wohin sich das Ganze entwickelt hat, ob es vielleicht am Ende vielleicht sogar noch Weiterentwicklungen davon gab oder in welcher Art man sozusagen auch von diesem Fellow-Programm als, ich nenne es mal, soziale Initiative vielleicht auch noch profitieren kann. Und ich bin natürlich nicht allein, auch wenn ich jetzt quasi den Eingangsmonolog gehalten habe, wie immer dabei der Konrad. Hallo. Und wir begrüßen zwei Gäste heute. Zum einen Marion Goller. Hallo Marion. Hallo. Und Nicolas Schmelling. Hallo zusammen. Hi, ihr wart beide, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, Fellows im Programmdurchlauf 2016-2017. Ja. War das der erste? Das war der erste. Okay, ihr habt also die Pfade, ihr hattet die Ehre, die Pfade auszutreten. Wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen die harte Arbeit, die Pfade auszutreten. Bevor wir euch vielleicht so ein bisschen zum Fellow-Programm befragen, vielleicht könnt ihr euch selbst einfach ein bisschen vorstellen, aus welcher Ecke ihr so kommt thematisch und wie es euch eigentlich zu diesem Fellow-Programm überhaupt geführt hat. Marion, magst du beginnen? Ja, also ich bin Juristin und bin insofern ein bisschen Exotin im Fellow-Programm, als dass ich über freies Wissen forsche, theoretisch. Also ich forsche über die Privatisierung von Wissen durch Immaterialgüterrechte, also Urheberrecht, Leistungsschutzrecht, Patentrecht und so weiter. Und insofern passt das Fellow-Programm schon sehr gut auf mein Forschungsvorhaben. Also dieses Programm heißt ja Freies Wissen. Mhm. Und der Working Title meiner Arbeit ist tatsächlich Unfreies Wissen. Wobei bei mir der Fokus ein bisschen breiter ist. Also das Fellow-Programm zielt ja vor allen Dingen auf offene Wissenschaft ab. Und ich fasse das noch ein bisschen weiter. Eben nicht nur auf Wissenschaft, sondern insgesamt sage ich, okay, was ist denn eigentlich Wissen und definiere oder ich teile Wissensgüter in drei Gruppen ein, Fakten, Kultur und Technologie und schaue mir an, ob und inwieweit diese durch Immaterialgüterrechte eben privatisiert werden, also Leuten oder Unternehmen als Eigentum zugeordnet werden. Und im zweiten Schritt, was man über offene Lizenzierungskonzepte, also sowas wie die General Public License oder die Creative Commons Lizenzen, als Wissensproduzent, Wissensproduzentin selbst dagegen tun kann. Und wo solche freien Lizenzierungskonzepte vielleicht an ihre Grenzen stoßen. Also du beschäftigst dich sozusagen auch in der thematisch schon länger mit dem Thema. Ist das dann sozusagen der natürliche Schluss, dass man über den Begriff stolpert und dann auf das Fellow-Programm kommt? Oder hattest du ohnehin Beziehung zur Wikimedia, wovon ich fast mal ausgehen würde? Nee, lustigerweise nicht. Also ich war, oder was heißt, ich hatte insofern Beziehungen zur Wikimedia, als dass ich schon Mitglied im Förderverein war, bevor es das Fellow-Programm gab. Aber mich hat tatsächlich eine Freundin auf dieses Fellow-Programm aufmerksam gemacht. Die hat mir einen Link geschickt, hat gesagt, hier, guck doch mal da, das wird gefördert. Bewirb dich doch da mal. Und sie war jetzt selbst auch in der zweiten Runde dabei als Fellow, die Sarah Maidang. Die hat mich quasi darauf aufmerksam gemacht. Und dann habe ich gedacht, hey, das passt ja wie die Faust aufs sprichwörtliche Auge. und habe eben mein Vorhaben beschrieben und den Förderungsantrag hingeschickt und so und bin dann zu meiner sehr großen Freude auch genommen worden. Mhm. Schön. Nikolas, wie sah es bei dir aus? Ja, tatsächlich habe ich, die Maria hatte schon ein bisschen was mit Wikimedia so ein bisschen zu tun gehabt, hat sie gesagt. Ich habe das eigentlich nur spontan auf der Seite vom Stifterverband irgendwie gesehen, ungefähr 5 Tage vor Ausschreibungsende. Und das war eigentlich ganz lustig, weil ich hatte gerade so ein Teilthema meiner Promotion abgeschlossen und war dabei, mich gerade so ein bisschen neu auszurichten und hatte dann 5 Tage, mich darauf zu bewerben. Also ich bin eigentlich Biologe, habe irgendwann mal nach dem Bachelor gesagt, so nee, da habe ich keine Lust mehr drauf, ich möchte irgendwie ein bisschen mehr mit Computer machen und mache jetzt so ein Mittelding aus Bioinformatiker und Biologe. Ich helfe halt da, wo Not am Mann ist, sag ich mal. Und im Fellow-Programm habe ich dann mich so ein bisschen, weil ich selber an zirkadianen Uhren arbeite, also so ein bisschen Zeitmesser innerhalb einer Zelle, habe ich dann gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn wir das mal irgendwie evolutionsmäßig uns mal genau angucken? Und in der Biologie ist es ein bisschen schwierig, Evolutionsversuche zu machen, weil das einfach wahnsinnig lange dauert, sagen von Grund auf gezielt durch Evolution einen Mechanismus zu entschlüsseln. Aber es gibt halt die Möglichkeit, das über Computersimulation zu machen. Und ich war ein Jahr in Amerika im Bachelor und habe da einen Professor kennengelernt und habe mich dann in den 5 Tagen nochmal daran erinnert, dass der ja so eine Software hat, mit der man sehr, sehr gut nachsimulierte, sag ich mal, digitale Organismen hat, mit denen man sowas in kürzester Zeit sehr schön nachsimulieren kann. Und da habe ich einfach sozusagen ein bisschen versucht, nochmal den aktuellen Stand der Literatur nachzuvollziehen und habe das dann alles relativ zügig zusammengeschrieben, abgeschickt, geguckt, wo ich es noch sozusagen öffnen kann an manchen Stellen und war dann ziemlich überrascht, dass das überhaupt geklappt hat. So eine Deadline kann man manchmal ganz schön beflügeln. Ja, genau. Also das war wirklich halt purer Zufall, dass ich das beim Stifterband so gesehen habe, gar nicht bei Wikimedia selber. Ich meine, wir wollen ja so ein bisschen mal gucken, wie sich sozusagen die Zeit auch für euch danach entwickelt hat, was natürlich auch ganz spannend ist und sicherlich einer der Motivatoren sein kann für zukünftige Fellows, unabhängig von der Arbeit, die man während des Fellowships und den Austausch, den man da erfahren kann. Aber vielleicht könnt ihr beide nochmal so umreißen, wie ihr die Arbeit während eurer Fellowship-Zeit empfunden habt, vielleicht auch so ein bisschen diesen, was für euch das Wertvollste war und was euch vielleicht auch überrascht hat, was ihr vielleicht anders erwartet hattet und dann doch aus etwas schöpfen konntet, was ihr vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattet, wenn es das denn gab. Also für mich, muss ich sagen, ist das Wertvollste auf jeden Fall das Netzwerk. Also ich habe vorher so ein bisschen alleine vor mich hingeschrieben, quasi im Jogginganzug am Schreibtisch, was auch daran liegt, dass ich nicht am Lehrstuhl angestellt bin, sondern eben extern promoviere. Und ich war nicht wirklich in regem Kontakt mit Leuten, die über freies Wissen nachdenken, die sowas überhaupt auf dem Schirm haben. Und für mich war das ganz toll, einfach mit Leuten in Kontakt zu kommen, die Open Science, also nicht nur über Open Science zu lesen und was da Leute so machen, sondern eben auch Forscher kennenzulernen, die das betreiben und die das auch vorantreiben wollen. Und womit ich nicht gerechnet hatte, ist, dass ich dann tatsächlich auch schon mal hier und da einen Vortrag gehalten habe. Ich habe mir das immer so vorgestellt, ich schreibe jetzt hier meine Doktorarbeit und anschließend, falls jemand das liest, kennt mich dann jemand und dann werde ich vielleicht mal irgendwo darüber sprechen dürfen. Aber das ist eben für mich jetzt schon passiert und das war sehr schön, dass ich eben einen Vortrag in Bayreuth gehalten habe, einen in Marburg an einer Podiumsdiskussion teilgenommen habe in Berlin. Da habe ich auch den Konrad kennengelernt schon. Genau. Und ja, das war für mich ein bisschen überraschend, aber eben sehr positiv überraschend. Darf ich mal kurz nachfragen, in der Juristerei oder bei euch Juristen, wie viele Leute gibt es denn deiner Art? Denn also meiner Meinung nach oder von meiner Außenansicht nach bist du da ja mehr so ein Einzelstück, oder? Oder hast du da schon per se auch schon Verbündete gehabt und hat sich das jetzt durch dein Fellow-Programm auch noch geändert? Also Einzelstück zum Glück nicht. Also ganz so schlimm ist es nicht. Mhm. Es ist so, dass das Open Science in der Rechtswissenschaft gerade erst so am Ankommen ist. Also es, wer da zum Beispiel schon einiges macht, ist mein Tandempartner, der Hanjo Hamann, der eben auch im in der ersten Runde vom Fellow-Programm war. Und wir haben ja diese Verknüpfung von zwei oder mehr Fellows zu einem Tandem dort gemacht, was ich auch sehr schön fand. Und Hanjo und ich sind auch so ein bisschen in einem engeren Austausch geblieben. Und er organisiert zum Beispiel auch mit einer Konferenz, die jetzt im Oktober stattfinden wird. Open Science in der Rechtswissenschaft ist, glaube ich, der Titel, ganz genau weiß ich es nicht. Also es gibt durchaus Leute, die sich damit beschäftigen, aber es ist halt meines Wissens, ich meine, es ist jetzt doch ein bisschen länger her, dass ich studiert habe, aber dass das an den Unis oder bei den Studenten ist das, glaube ich, noch nicht so präsent, was natürlich unter anderem auch daran liegt, dass nur ein sehr geringer Anteil der Studenten überhaupt mit dem Ziel studiert, Wissenschaftler zu werden. Und dadurch, dass wir in unseren Examen eben nur, in Anführungszeichen, nur Klausuren und mündliche Prüfungen haben, kann man eigentlich Jura studieren, ohne eine streng wissenschaftliche, längere Arbeit verfasst zu haben. Also man schreibt so Hausarbeiten und da würde ich auch nicht behaupten, dass das kein wissenschaftliches Arbeiten ist, aber halt nicht mit dem Ziel der Veröffentlichung. Das bedeutet, für die studentische Praxis ist Open Science auch, also einfach nicht so präsent. Was durchaus ziemlich erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass ja einer der großen Anstöße eigentlich sogar aus der Rechtswissenschaft oder aus dem Recht vielleicht eher, weiß ich nicht so genau, kommt mit Lawrence Lessig als Vorvater der dieser ganzen Creative Commons Bewegung auch ein Stückchen weit und des freien Wissens. Das ist quasi das Spezielle. Also wenn Juristen sich mit dem Thema beschäftigen, dann geht's oft auch richtig in die Vollen. Mhm. Also dann werden da eben so, wie ich das versuche, die theoretischen Grundlagen angepackt. Und dann wird eben versucht zu untersuchen, wo kommt unser derzeitiger Umgang mit Wissen überhaupt her und wo kann das hingehen? Was ich einen wirklich, wirklich spannenden Aspekt finde, weil wir natürlich auch immer diskutieren, Open Science als Default, sage ich jetzt mal, kommt natürlich einem Auskunftsanspruch, möchte ich ihn jetzt mal nennen, der Gesellschaft gerecht, weil sie das im Prinzip das finanzierende Organ ist, ein Stückchen weit. Aber ich finde diesen Hebel, das mal rechtlich zu betrachten und tatsächlich mal darzulegen, wie sich dieser Anspruch eigentlich genau charakterisieren lässt oder an welchen Stellen er denn eigentlich tatsächlich als Anspruch im rechtlichen Sinne auch bestünde, finde ich eigentlich einen spannenden Aspekt, der, glaube ich, aber auch nicht einfach zu verstehen ist. Und deswegen finde ich das durchaus positiv und eigentlich schade, dass es nur so wenig juristischen Input gibt oder so wenig, man so wenig juristische Einschätzungen zu diesem Thema liest. Vielleicht kriegt man sie einfach nur nicht auf dem Schirm. Ich weiß es nicht so genau. Wie gesagt, also das gibt es schon vor allen Dingen auch international. Also du hast eben Lawrence Lessig schon genannt, der ist da bestimmt ein Vorreiter. Yohai Benkler ist ein weiter. Ibn Moglen, der Haus- und Hofjurist der FSF, ist da auf jeden Fall noch zu nennen. Und ich bin halt in meiner Forschung auch über viele weitere gestoßen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die deutsche Juristerei da etwas langsamer arbeitet. Aber vielleicht ist es auch einfach nur, dass wir doch einfach noch weniger Leute sind als die Amerikaner, die dann eben auch einfach mehr zu dem Thema produzieren und publizieren können. Also es ist nicht so, dass da nichts passiert, aber es ist eben häufig eher eine theoretische Beschäftigung damit, weil es ja auch so ist, dass für das praktische Arbeiten in der Juristerei einfach nicht so viele Mechanismen von Open Science überhaupt in Frage kommen. Also ich programmiere keine Software. Das bedeutet, für mich hat Open Source Software höchstens theoretische Funktion. Es gibt natürlich Juristen, die irgendwelche Datenbanken programmieren oder so. Der Hanyu hat zum Beispiel empirisch gearbeitet, was ich total spannend finde. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob er selber was programmieren musste. Aber das hängt dann eben von dem jeweiligen Forschungsprojekt ab. Aber das sind eher Ausreißer. Andernfalls ist wahrscheinlich Open Access auch für die Juristerei der wahrnehmbarste Effekt von Open Science, weil man natürlich durch den Zugang zu aktuellsten wissenschaftlichen Studien sicherlich auch ein Stückchen weit in seiner Arbeit vorankommen kann. Genau, also Open Access ist eigentlich das Sichtbarste, aber da gibt es eben auch Widerstand, weil Juristen, also oder Juraprofessoren oder Leute, die in der Wissenschaft arbeiten, eben durchaus zu den Leuten gehören, die mit ihren Publikationen noch Geld verdienen. Also es ist kein Zufall, dass die drei, ich glaube, es waren drei Professoren von der Universität Konstanz, die dort gegen das Open Access Mandat geklagt haben, dass das Juristen waren. Ja. Ich denke, wir kommen gleich nochmal zurück, was sozusagen deine Arbeit vielleicht auch inhaltlich über das Fellowship hinaus dann vielleicht für dich noch nach sich getragen hat, hoffentlich im positivsten Sinne. Nikolas, wie war deine Zeit? Was hast du so mitgenommen? Ja, also das Spannendste eigentlich fand ich, weil ich hatte mir sozusagen vorgenommen, einfach mal auszuprobieren. Dadurch, dass ich komplett neu gestartet bin, hatte ich jetzt nicht das Problem, dass ich gewisse inhaltliche Ziele bis dann fertig haben musste, sondern es war halt von vorne erstmal gestartet alles. Und ich hatte dann gesagt, okay, ich probiere einfach alles aus, was mir sozusagen mein Mentor mal vorlegt. Dann hatte ich den Daniel als Mentor während des Fellow-Programms und das war eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil der Daniel ist so einer, der ganz viele Ideen hat, was man alles machen kann. Und ich dachte dann, ja, okay, das klingt also super spannend. Und war dann teilweise ein bisschen gestresst, irgendwie alles mal umzusetzen, alles mal zu probieren. Und bin tatsächlich auch inhaltlich jetzt dann zum Teil dann irgendwie an Grenzen gestoßen, wo ich gesagt habe, so, also entweder mache ich jetzt halt irgendwie, probiere ich Open Science Sachen aus und versuche es ein bisschen offener zu machen. Oder ich versuche irgendwie mit dem Projekt voranzukommen. Das war so ein bisschen immer, muss man so ein bisschen hin und her spielen, was gerade irgendwie ganz gut passt. Aber das fand ich eigentlich das Spannendste, weil das macht man so, wenn man jetzt in der Forschung ist, als Doktorand oder so, tatsächlich weniger, dass man sich irgendwie mal die Zeit nimmt zu gucken, wo kann ich was öffnen und was gibt's für Tools, die vielleicht für mich passen oder so. Und das hat mir einfach super viel Spaß gemacht, da ein bisschen rumzuprobieren. Genau, und sonst inhaltlich habe ich erstmal, nachdem ich relativ wenig Zeit hatte, mich vorzubereiten und das dann überraschen kann, dass ich überhaupt dabei bin, nochmal wieder Literaturrecherche betrieben und habe mich dann so ein bisschen mehr ins Thema eingearbeitet. Das war eigentlich auch ganz cool und auch wichtig, aber war dann immer wieder zwischendurch zu sagen, ja, wollen wir nicht mal irgendwie ein Video drehen, mach mal einen Screencast für deine Programme, die du installierst oder so, dann können die Leute das nachvollziehen, dann packst du das bei GitHub drauf und sowas. Das kam dann immer zwischendurch nochmal rein und das war, dann hat einen so ein bisschen wieder rausgeworfen. Ja, mit Daniel Mielchen zusammenzuarbeiten, das ist, kann sich auch als schwer erweisen, weil er einfach so unglaublich viele gute Ideen hat und da auch so unglaublich gut vernetzt ist. Von daher kann ich diesen Stress dann auch nachvollziehen, aber es ist sicher ein positiver Stress gewesen. Auf jeden Fall, ja. Also es hat super viel gebracht. Das war halt vorher, ich habe mich so ein bisschen vorher zwar schon mit Open Science am Rande beschäftigt, aber ich bin da im Bachelor mit in Berührung gekommen, als ich bei Titus Brown drüben an der Michigan State gearbeitet habe. Und dann als Masterstudent hat man eigentlich ja nichts, was man jetzt irgendwie Open Science-mäßig so wirklich teilen kann. Und dann in der Promotion habe ich das dann verschärft aufgenommen. Mit dem Fellow-Programm hat sich das dann natürlich alles geändert, weil ich dann tatsächlich einfach mal so ins kalte Wasser geschmissen wurde und habe dann ganz viel probiert. Und das war einfach, dafür ist das Fellow-Programm halt super gewesen. Mhm. Das heißt, du hattest im Prinzip zwei Mentoren, die in dieser Open Science Bewegung zwei auch sehr deutlich wahrnehmbare Figuren sind. Also der, namentlich C. Titus Brown noch, genau. Genau. Marion, wer war deine Mentorin oder dein Mentor? Meine Mentorin war die Ina Blümel von der TIB. War die fachlich so ein bisschen näher bei dir oder war das ein Input, der aus einer komplett anderen Richtung kam? Nee, der Input kam schon aus einer anderen Richtung. Das hat sie auch von Anfang an gesagt, dass sie mit mir halt keinen rechtswissenschaftlichen, fachlichen Austausch betreiben kann. Und das habe ich auch überhaupt nicht erwartet. Und auch nicht, ich behaupte mal, das wird sich dann später zeigen, gebraucht. Nee, es war so, dass wir einfach in engem Kontakt geblieben sind, dass ich sie eben auf dem Laufenden gehalten habe, dass sie mir so ein bisschen meinen inneren Schweinehund gebändigt hat, dass ich eben meinen Fortschritt berichtet habe. Und wir haben, ich glaube, alle zwei Wochen geskypt. Und wir sind dann so verblieben, weil ich ja keine großartigen Zwischenstände oder Arbeitsabschnitte veröffentlichen kann, dass ich eben anderweitig in Erscheinung trete durch Bloggen oder den ein oder anderen Vortrag oder mal auf eine Konferenz fahre oder so, damit ich eben trotzdem meine, ich sag mal, Multiplikatorfunktion, die ja mit dem Fellowship einhergehen soll, erfülle. Mhm. Einer der Aspekte, den ich mir vorstellen könnte, der bei der Erwägung von Interessierten eine Rolle spielen kann, ob man jetzt sich dafür bewirbt oder nicht, weil es ja auch immer, denke ich, ein bisschen zusätzliche Arbeit ist, mal mehr, mal weniger sicherlich, je nachdem, woher man kommt und was man macht und inwieweit man sich in dieses Thema vielleicht auch stürzen will oder wer der jeweilige Mentor oder die Mentorin ist. Aber einer der Aspekte, könnte ich mir vorstellen, ist neben den Soforteffekten, vielleicht der Finanzierung, vor allem aber auch sicherlich auch des Netzwerks, was sich da mittlerweile auch über die Jahre aufgebaut hat, ist die Frage, was kann mir sowas eigentlich im Nachhinein, im Nachgang bringen? Und vielleicht könnte man so darlegen, was ihr sozusagen über diese Zeit hinaus jetzt mitgenommen habt, was für euch wichtig geworden ist, vielleicht in eurer Arbeitsweise, aber vielleicht auch was, wohin euch das inhaltlich geführt hat, wo ihr es vielleicht gar nicht so sehr erwartet habt oder, also was ist hängen geblieben? Also ich habe tendenziell, hat sich jetzt bei uns auch im Labor und im Institut dahingehend eigentlich schon viel geändert, dass wir vor allem auch jetzt nicht nur mit den Publikationen, wo wir irgendwie schon immer irgendwie das Gefühl hatten, dass Open Access eine ganz gute Idee ist, weil man auch einfach ein bisschen mehr Reichweite dadurch kriegt. Aber wir haben auch angefangen, jetzt unsere Laborprotokolle reproduzierbarer unter einer offenen Lizenz bei Protocols.io hochzuladen. Das habe ich während des Fellow-Programms irgendwann nicht darüber gestolpert. Und auch die Daten, alle hinterlegen wir einfach jetzt auch immer schon vorher. Die Plasmide werden auf Datenbanken hochgeladen. Und dann grundsätzlich hat sich in dem Stil schon auch das ganze Labor so ein bisschen in der Richtung angepasst. Das stößt manchmal ein bisschen auf Gegenwehr, aber eigentlich hat das echt ganz gut jetzt funktioniert über die letzten 2 Jahre so. Spannend ist es eher dann, wenn man sagen nicht alleine an einem Thema arbeitet, was ja selten vorkommt, sondern Kollaborationspartner hat außerhalb des Institutes, vielleicht sogar außerhalb der Universität, dann wird das Ganze ein bisschen spannender, weil dann ist es halt sagen nicht dieser Entwicklungsprozess, den wir als Labor durchlaufen sind, den haben diejenigen dann sozusagen nicht, sondern die kriegen dann von uns die Wünsche geäußert und müssen halt da dann irgendwie mit umgehen und das ist manchmal ganz interessant, was dann so bei rumkommt. Das heißt also, der Effekt, den man mit diesem Fellow-Programm auch erzielen will, nämlich, dass die Fellows sozusagen als Mandatsträger oder als Botschafter in die eigene Organisation hineinwirken wiederum und da vielleicht ein bisschen für das Thema ein bisschen Werbung machen, vielleicht Kollegen begeistern, vielleicht Kollaborationspartner begeistern und teilweise ihre Arbeit auch in der Gruppe dann einen Schritt weiter öffnen, als sie es vielleicht ursprünglich getan hätten, ist bei dir tatsächlich auch ein Stückchen weit realisiert worden. Ja, genau. Also ich glaube, das funktioniert grundsätzlich bei allen Fellows ganz gut, glaube ich. Ich hatte am Anfang ein bisschen das Gefühl, dass ich da vielleicht ein bisschen zu wenig mache, zu langsam bin und dass diese Botschafterrolle nicht so ganz wahrnehme. Ich glaube, das ist auch tendenziell erst nach dem Fellow-Programm gekommen, wenn man so wieder ein bisschen Abstand hat, ein bisschen auch wieder Ruhe und seine Zeit für die Sachen hat, dann kommt das so Schritt für Schritt, dass man irgendwie immer mal über ein Problem stößt in seinem Umfeld und sagt so, hey Mann, du könntest das doch eigentlich so machen und dann profitieren viel, viel mehr Leute davon. Und ich glaube, das kommt irgendwie dann mit der Zeit einfach. Das ist nicht am Anfang direkt, dass du dann sagen kannst, okay, jetzt bin ich Fellow und eine Woche später gehe ich dann durch die Labore und Institute und bekehre die Leute zu Open Science, sondern das ist halt eher so ein schleichender Prozess, dass du halt immer mehr auch selbstbewusster wirst, dass du irgendwie schon die Erfahrung damit hast und sagen kannst, okay, das habe ich schon mal ausprobiert oder ich kenne Leute, die das ausprobiert haben und das hat wunderbar geklappt oder das hat halt nicht geklappt, besser mach das mal nicht so. Und dann bewegt sich da eigentlich in der Richtung ganz viel. Bei uns in Düsseldorf ist das ein bisschen schwierig manchmal, weil wir als Universität doch sehr langsam und vorsichtig sind. Also wir machen alles sehr auf Sicherheit bedacht und gehen jetzt nicht irgendwie ein großes Risiko ein und dann, es gibt jetzt keinen von oben, der sagt, ja, okay, das ist eine super Idee, das setzen wir mal um, sondern das wird dann gefühlt erstmal jahrelang durch irgendwelche Rechtslagen gemacht und gucken, ob wir das überhaupt können und dürfen und wer alles da ein Problem mit haben könnte. Aber ich hatte zufällig tatsächlich mal auf dem Open Innovation Workshop die persönliche Referentin von einem unserer Prorektoren getroffen. Und das hat jetzt, glaube ich, fast 2 Jahre gedauert, aber wir haben, glaube ich, jetzt im September gibt er einen Workshop, der Prorektor für Open Science und Research Data Management. Also vom Treffen bis zum Vortrag 2 Jahre. Ich glaube, das ist das Düsseldorfer Erfolgsmodell. Da bist du aber wahrscheinlich nicht alleine und du hast zumindest einen Erfolg zu verbuchen und die Mühlen der Verwaltung oder der Universität sind da immer etwas langsam, aber das ist doch ein super Erfolg, wenn du sozusagen jetzt dieses Bottom-up eigentlich auch geschafft hast, dass es oben ankommt und jetzt dann wieder von Top-Down runtergeht. Das ist doch super. Ja, also ich glaube, dass es auch von sagen Top-Down so ein bisschen jetzt auch gespürt wird, weil man ja auch in den Ausschreibungen und auf EU-Ebene und so ein bisschen schon auch den Druck merkt, dass die Leute offener arbeiten sollen, offener publizieren, die Daten mit veröffentlichen, dass es sozusagen jetzt auch von oben her sozusagen eine Reaktion gibt, weil die Forscher jetzt gerade tatsächlich mit einem neuen Problem konfrontiert sind und jetzt gibt es jemanden, der sich das ein bisschen dem annehmen muss. Ich habe in den letzten 2 Jahren aber auch immer wieder Leute getroffen, von denen ich jetzt nicht erwartet hätte in Positionen an der Uni, dass sie sich irgendwie mit Open Science oder dem Ganzen beschäftigen oder dass die interessiert. Und man ist eigentlich immer wieder überrascht, wer sich in irgendeiner Weise dafür sozusagen einsetzt oder zumindest darüber nachdenkt, was man damit machen könnte. Bist du während deiner Zeit als Fellow, hat das für dich zu einer bestimmten mehr Sichtbarkeit geführt unter den Kollegen oder in der Community, in der du thematisch arbeitest? Nimmt man sowas während dieser Zeit schon wahr oder ist das was sich erst wahrnehmen lässt, wenn man tatsächlich auch ein Stückchen weit zu einem Ergebnis kommt, was man dann sichtbar macht? Also während des Fellow-Programms habe ich schon das Gefühl gehabt, dass man ein bisschen mehr mit der Community in Kontakt kommt. Aber jetzt bei mir thematisch war es eher weniger, sondern ich habe mich dann auch, war dann auf der OpenCon in Berlin und habe dann auch John Tennant kennengelernt und sein Umfeld sozusagen, die auch in Berlin viel unterwegs sind. Das war eigentlich sehr spannend und dann sind wir relativ schnell eigentlich auf Ideen gekommen, die man jetzt generell als für Open Science umsetzen könnte, die jetzt gar nichts mit meinem Thema zu tun haben. Also thematisch habe ich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt viel Reichweite gehabt, dadurch, dass ich auch jetzt nicht große Ergebnisse vorweisen konnte nach dem Fellow-Programm. Es war eher so, dass man Gleichgesinnte gefunden hat, dadurch das Netzwerk ausgebaut hat und mit denen habe ich jetzt auch in den vergangenen Jahren einige Sachen gemacht oder bin noch dabei, was ein paar Sachen jetzt, die gerade groß anlaufen und das ist eigentlich wirklich das Spannende gewesen, was so im Nachhinein dann daraus entstanden ist. Hm. Würdest du meinen, dass es bei dir tatsächlich so ein Stückchen weit eine Entwicklung zu einem offenen Wissenschaftler gegeben hat? Also betrachtest du dich jetzt selber mehr als offenen Wissenschaftler? Also ich weiß jetzt tendenziell mehr, was sozusagen alles an offenen, was man alles öffnen kann. Von daher würde ich mich schon als ein offenerer Wissenschaftler betrachten, als vor dem Fellow-Programm. Was meine Einstellung zu Open Science angeht, hat die sich eigentlich jetzt gar nicht verändert. Also ich war jetzt nicht vorher, dass ich irgendwie dem Ganzen noch so ein bisschen skeptisch gegenüberstand, sondern für mich war das eigentlich relativ klar, dass das ja der Default sein muss. Und von daher hat sich da nicht viel geändert, sondern eher so die Methodik, die ich jetzt alles über Daniel, mit der Zusammenarbeit mit Daniel mitbekommen habe, die hat sich halt dann, ich habe ein größeres Spektrum durch das Fellow bekommen. Hm. Mario, wie war das bei dir? Ja, ich kann jetzt eigentlich nochmal wiederholen oder ausführen, was ich vorhin gesagt habe, eben, dass das Netzwerk für mich sehr positiv war und an meiner Arbeitspraxis für meine Doktorarbeit hat das Fellow-Programm eigentlich auch nicht viel geändert. Also ich meine, ich habe vorher an einem Linux-Rechner mit LaTeX geschrieben und das war hinterher auch so. Aber was ich eben richtig schön finde, ist, dass einfach teilweise Institutionen anfragen bei Wikimedia, ihr habt doch dieses Fellow-Programm gemacht, wir haben die und die Veranstaltung, könnt ihr mal uns jemanden schicken? Mhm. Also es war zum Beispiel so, dass letztes Jahr die Universität Marburg, die hat immer so einen Tag für die Nachwuchsforscher. Das heißt, das nennt sich der Mara Day. Und der stand letztes Jahr im Zeichen von Open Science. Und dann hat die Universität eben Wikimedia angesprochen und gesagt, ihr habt doch zu dem Thema das Fellow-Programm gemacht. Könnte da jemand bei uns sprechen? Und da unter anderem, weil ich auch nicht so weit weg von Marburg wohne mit Mainz, also das ist in unter 2 Stunden zu erreichen, habe ich dann gesagt, ja, kann ich machen und habe dann so einen groben Abriss, was ist eigentlich Open Science, dargegeben in dem Vortrag oder dieses Jahr hat das ZKM gefragt, ob wir nicht Leute beim Science Slam vorbeischicken wollen und so und da haben dann 3 Fellows teilgenommen. Und das finde ich ganz toll. Also das, oder sagen wir so, es macht mir Spaß, dort auch als Multiplikator in Erscheinung zu treten. Und konntest du inhaltlich aus deiner Arbeit während der Zeit, also hattest du vielleicht einen Aspekt, den du während deiner Fellow-Zeit besonders betrachtet hast, den du dann wiederum mitnehmen konntest, der dich jetzt längerfristig noch beeinflusst im weitesten Sinne? Ich habe direkt am Anfang bei dieser Handreichung mitgemacht. Mhm. Und ich habe noch die habt ihr, glaube ich, auch schon mal erwähnt, ja. Die ist auf Wikibooks, und habe dadurch noch mal gelernt, was für verschiedene Facetten Open Science denn haben kann. Also, dass es eben mit Open Access und Open Source Software, was ich beides schon kannte, eben überhaupt nicht getan ist, sondern dass es eben auch Open Data, Open Methodology und Open Peer Review gibt und bestimmt noch was anderes, was ich jetzt vergesse. Und das konnte ich dann noch in meine Arbeit einbauen. Also einfach die Erweiterung der Facetten, die dich im Prinzip methodisch selber betroffen haben, haben ein bisschen auch zurückreflektiert auf deine inhaltliche Arbeit. Ja. Ja, so kann man das sagen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir in einer Diskussion mal die Frage hatten, warum eigentlich so wenig von größeren und wahrnehmbaren Wissenschaftsorganisationen selber solche Experimente eingehen, wie es jetzt Wikimedia mit der Volkswagen Stiftung und dem Stifterverband gemacht haben. Die ja zwar sehr wissenschaftsorientiert sind, aber deutlich hinter, also es gibt deutlich wahrnehmbare, weil ob ihrer Größe wahrnehmbare Wissenschaftsorganisationen. Habt ihr das Gefühl, dass es an irgendeiner Stelle merkwürdig war, dass das Fellow-Programm aus dieser Konstellation heraus entstanden ist und ihr Fellows unter dieser Konstellation wart? Oder ist das vielleicht sogar ein Vorteil gewesen? Du meinst abseits von den großen Wissenschaftsorganisationen? Genau. Okay. Genau. Also für mich fühlte sich vor allen Dingen dass das von Wikimedia ausging, ziemlich natürlich an, muss ich sagen. Also das hat mich nicht großartig verwundert, ehrlich gesagt. Weil als wahrnehmbarer Player und sozusagen Vertreter und Kämpfer für offenes Wissen. Ja. Ja. Ihr habt jetzt beide im Prinzip gesagt, dass vor allen Dingen auch das Netzwerk weiter trägt, als das Programm dauert. Inwieweit besteht denn so ein Netzwerk, oder anders gefragt, inwieweit ist denn das Programm dafür tauglich, auch das fachliche Netzwerk zu erweitern? Oder ist es tatsächlich eins, was um das fachliche Thema herum entsteht, weil man sich mit dieser Methodik des Open Science enger beschäftigt? Ja, also ich finde tatsächlich das schwierig für dieses Fellow-Programm, das thematische Netzwerk groß zu erweitern, weil es ja so offen gestellt ist, dass sich prinzipiell jeder Forscher in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, ist ja mittlerweile, glaube ich, sogar Österreich und Schweiz dabei, sich da bewerben kann, müsste man auch für jeden Bereich einen thematischen Mentor abstellen können. Verstehe. Und ich glaube, das ist in dem Umfang einfach gar nicht möglich. Und dann hat man zwei Möglichkeiten. Also entweder man beschränkt das Fellow-Programm auf einen speziellen Bereich, für den man Mentoren findet, oder man macht es genau, wie es jetzt läuft, dass sagen, das thematische Netzwerk hängt halt vom Fellow mehr oder weniger selber ab, und das Open Science Netzwerk, was man drumherum ausbauen kann, das kann dann von den Mentoren auch gestützt und erweitert werden. Und ich glaube, dafür ist es tatsächlich ein hervorragendes Programm. Und meiner Meinung nach sollte es auch genauso bleiben, dass es nicht den Fokus aufs Thematische legt, sondern eher auf die Umsetzung des Thematischen in Open Science und dadurch verstärkt die Mentoren im Open Science-Bereich dann einsetzt. Es bringt euch also jetzt nicht thematisch so schnell voran, wie es vielleicht die Arbeitsweise von euch beeinflusst hat und ein bisschen vielleicht auch in eine andere Richtung gedrängt hat, vor allen Dingen aber auch dazu geführt hat, dass ihr vielleicht an eure Kollegen herantretet, an, wie Marion sagte, an Interessierte aus anderen Richtungen, die dann anfragen, ob sie nicht vielleicht ein bisschen mehr Einblick bekommen könnten, herantretet und das sozusagen hier vor allen Dingen im Prinzip einen sozialen Effekt gibt, der wahrnehmbar ist. Ja, also man kann natürlich das Glück haben, dass man jetzt einen Mentor findet, der thematisch sehr gut auf das Thema passt. Das ist dann sozusagen, ist halt einfach dein Glück. Aber sonst ist es genau richtig so, wie es ist, dass man halt diese Unterstützung im Open Science Bereich, im sozialen Bereich bekommt und dann gestützt vom Mentor auch, sag ich, dann diesen nächsten Schritt wagt und dann den thematischen Partner oder Förderer, den man dann braucht, kontaktiert. Also bei mir war das so, dass ich zwar den Professor schon ein bisschen kannte, aber ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, im Fellow-Programm zu sagen, okay, komm, ich schreibe dem jetzt einfach eine E-Mail, ich komme mit dem Programm so nicht weiter, ich brauche genau seine Hilfe und war dann auch sozusagen in der Lage, für 2 Monate nach Amerika nochmal spontan zu gehen, innerhalb des Fellow-Programms. Und das hätte ich wahrscheinlich so nicht gemacht, wenn ich durch Daniel jetzt nicht auch dazu ermutigt worden wäre, genau einfach mal diesen Schritt zu wagen. Würde ich genauso sehen wie Nicolas, dass eben das Fellow-Programm eher dazu da ist, die Offenheitsseite zu unterstützen und als die eigene Forschung. Ich meine, wenn man jemanden findet, der da als Mentor genau draufpasst, dann kann man sich natürlich auch fachliche Hilfe holen oder auch von den Mitfellows oder von den anderen Mentoren. Aber ich würde auch sagen, dass das nicht der Fokus des Programms ist und das ist auch völlig in Ordnung so. Ich meine, wir haben es bei einem unserer letzten Gäste gesehen, dem Maximilian Heimstedt, der war jetzt, glaube ich, in der letzten Runde der Fellow, der Match zwischen Fellow und Mentor auch fachlich sehr, sehr eng war. Sein Mentor war ja Leonard Dobusch. Und die arbeiteten sozusagen auch inhaltlich sehr, sehr nah beieinander und haben im Rahmen dessen dann auch das Open Educational Resources Lehrbuch angefangen zu ihrem Thema. Und das kam im Prinzip aus und ist dann auch gemündet in eine Veranstaltung, die beide gemeinsam erstellt, also in eine Lehrveranstaltung, die beide gemeinsam erstellt und haben und auch halten. Also da haben wir auch ein Beispiel, wo das sehr nah beieinander liegt. Aber wir haben auch viele andere Beispiele schon gehört, wo sozusagen die fachliche Nähe zwischen Mentor und Fellow gar nicht so sehr gegeben war und man dann aber gerade auch aus dieser Distanz, aus dieser fachlichen Distanz durchaus an vielen Stellen etwas ziehen konnte, was nachhaltig noch etwas bewirkt hat in der Arbeitsweise, in der Einstellung vielleicht auch zu bestimmten Themen. Sehr spannend. Ihr wart ja jetzt die ersten Fellows und nach euch kam ja mittlerweile schon einige andere. Ich vermute, ihr habt immer mal wieder das ein oder andere Auge geworfen auf das Programm und seid ja anscheinend, Mario und du zumindest, auch noch in regem Kontakt mit vielen anderen. Habt ihr einen Eindruck davon gewinnen können, wie sich dieses Programm sozusagen entwickelt? Und hättet ihr eine Idee, wo das noch hingehen kann, was man vielleicht verbessern kann? Habt ihr irgendwas vermisst? Vermisst ist ein harter Ausdruck, aber hättet ihr euch über irgendwas gefreut, wenn es noch da gewesen wäre? Also ich bin immer der Ansicht, oder sagen wir, ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass es auch, dass auch Fellows genommen wurden oder Leute als Fellows genommen wurden, die, ich sag mal, so ähnlich forschen wie ich, jetzt gar nicht theoretisch über offene Wissenschaft, aber eben in Bereichen, wo man außer vielleicht Open Access gar nicht so viel praktisch öffnen kann, zum Beispiel in den Geisteswissenschaften oder so. Der Nikolaus hat diesen Refrain von mir, glaube ich, schon mehrmals gehört, auch auf bei unserem Abschlussworkshop und auf der Veranstaltung davor, dass wir eben auch und gerade die Geisteswissenschaftler abholen müssen, weil da einfach noch großer Informations- und Überzeugungsbedarf besteht, so wie in den Rechtswissenschaften auch. Auch wenn man da eben nicht so viel über Zwischenschritte berichten oder die eigene Methodologie öffnen kann oder so, weil eben auch diese Leute später, sofern sie denn dann in Positionen kommen, wo sie den Wissenschaftsbetrieb und vielleicht auch, ich nenne es mal die Wissenschaftspolitik, beeinflussen können. Das hat, glaube ich, die Sarah Behrens auch in eurer ersten Folge über das Fellow-Programm gesagt. Das Ziel ist ja, Leute an die Stellen zu kriegen, im Wissenschaftsbetrieb, wo dann eben auch was bewegt werden kann. Ja. Und ich habe jetzt die aktuellen Fellows, die sind, glaube ich, noch gar nicht bekannt. Jetzt der dritte Jahrgang. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es einen dritten Jahrgang gibt. Also ich finde, das Fellow-Programm ist eine sehr schöne Sache, die auf jeden Fall weitergehen sollte. Ganz langfristig bin ich natürlich der Ansicht, so wie euer Podcast irgendwann nicht mehr Open Science Radio, sondern Science Radio heißen sollte, genau, dass sich die Zielsetzung des Fellow-Programms hin zu Open Science irgendwann erledigt. Und nicht, dass dann das Fellow-Programm abgeschafft werden sollte, sondern dass man dann vielleicht die Zielsetzung irgendwie erweitert, vielleicht hin zu Citizen Science oder so. Das weiß ich nicht genau, aber eben, wir wollen uns ja als Open Science Bewegung überflüssig machen, indem es halt irgendwann gilt. Das ist ja auch so ein Refrain bei euch, glaube ich, im Open Science Radio, dass man halt sagt, okay, es ist nicht mehr einfach nur Best Practice, sondern es ist die einzige Practice. Ja. Ja, echt wirklich spannend, dass du das ansprichst, dass du im Prinzip auch dass du es begrüßt und neben dir sicherlich noch viele andere, dass genau die Themenbereiche mittlerweile vertreten sind aus Wissenschaftsbereichen, die genau noch nicht so sehr präsent in den offenen Wissenschaften sind, neben Sozialwissenschaften, und da sind ja tatsächlich mittlerweile einige vertreten, also zuletzt beispielsweise Isabel Steinhardt als Fellow, die aus den Sozialwissenschaften kam, finde ich auch Kulturwissenschaften und Sprachwissenschaften wirklich spannend, weil auch da hätte ich das gar nicht so sehr gesehen, aber wir hatten Beispiele von Vanessa Hanneschläger beispielsweise, die sich um Sprachen, um Fremdsprachen in Bühnentexten kümmert. Wir hatten einen Beitrag aus der Kulturwissenschaft, wo es um das Thema Film ging. Das finde ich ganz großartig. Ja, genau. Und ich habe zum Beispiel auch mit der Heidi Heftberger, die war auch im ersten Durchlauf, habe ich zusammen ein Paper geschrieben, wo es um die Öffnung von Forschungsdaten in den Medienwissenschaften ging. Ja. Also die kommt auch aus der Filmwissenschaft, hat jetzt, glaube ich, ihren Fokus eher so allgemein auf die Medienwissenschaften verlegt. Und das ist eben, ich könnte mir vorstellen, dass dort der Open Science-Gedanke jetzt durch das Text- und Data-Mining ein bisschen mehr Verbreitung findet, weil es eben jetzt möglich ist, automatisiert riesige Textkorpora zu durchsuchen und weil Forschern jetzt eben vor Augen geführt wird, inwiefern sie das eben vielleicht gar nicht dürfen oder dann zumindest das Korpus hinterher nicht teilen dürfen für eine Anschlussforschung und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich da dann vielleicht in Zukunft was bewegt. Ja. Nikolaus, du noch Gedanken dazu? Ja, also ich finde, das Fellow-Programm ist tatsächlich, dadurch, dass es halt so viele Leute aus unterschiedlichen Bereichen zusammenbringt, genau, also das ist halt die Bereicherung des Programms. was sich jetzt in der, sagen, vom ersten bis zu den jetzigen Durchläufen so ein bisschen geändert hat, was ich jetzt mitbekommen habe, ist zum einen halt der Auswahlprozess ist deutlich professioneller geworden, sage ich mal. Bei uns war es damals noch, glaube ich, nur eine PDF, die wir zusammen schreiben mussten mit der Projektbeschreibung und Motivationsschreiben. Und mittlerweile ist das halt auf einer tatsächlichen Bewerbungsplattform läuft das jetzt und ist in kleinere Bereiche untergliedert, zu denen man dann speziell auch dann genau sagen soll, wo man sein Projekt auch bei Wikimedia eingliedern kann und welche Bereiche man offen machen kann und das sehr, sehr detailliert tatsächlich darstellt. Und was mich sehr gefreut hat, war, ich glaube, es war dann Anfang zweites Programm, dass noch die Volkswagen-Stiftung dazugekommen ist. Ich hatte da bei der Abschlussveranstaltung vom ersten Mal mit dem Dominik, glaube ich, darüber geredet gehabt, zufällig, dass sie nämlich auch in ihren Ausschreibungen öfter, sagen, offene, ja, das Data Sharing oder Open Access ja, verpflichten machen oder sich sozusagen wünschen. Dann war es für mich sozusagen ein bisschen naheliegend, dass das vielleicht auch jemand sein könnte, der daran Interesse hat, bei dem Fellow-Programm auch mitzumachen. Und dass es dann tatsächlich dazu gekommen ist, dass noch jemand Drittes dazugekommen ist, was das Ganze ein bisschen stabiler macht und vielleicht auch auf die lange Sicht hin dann nachhaltiger macht. Das hat mich total gefreut, weil ich glaube, dass es das Fellow-Programm muss es geben. Ich bin froh, dass es es gibt und ich glaube, das ist leider eher ein bisschen pessimistisch gesehen, aber ich glaube, die Notwendigkeit für dieses Programm wird auch noch ein bisschen bestehen bleiben. Ich habe das Gefühl, dass das in diesem Fellow-Programm zumindest eines auch sehr, sehr deutlich richtig gemacht wird. Ich finde, das ist einfach sympathisch gemacht. Also dieser Aspekt auf die Fellows, unabhängig davon, was ihre Projekte sind, dass man tatsächlich die Menschen ein Stückchen weit auch in den Vordergrund stellt und das vor allen Dingen auch nach außen transportiert, finde ich einer der wirklich spannenden und schönen Aspekte an diesem Programm. Also ich habe halt einfach als jemand, der außen steht im weitesten Sinne und das Ganze sozusagen einfach begleitet, weil ihn das interessiert, was da so passiert, habe ich halt die Möglichkeit, einfach auch ein Stückchen weit die Menschen kennenzulernen. Ich habe ein Stückchen weit die Möglichkeit, nachzuerfahren, aus welcher Motivation die kommen. Ich habe das Stückchen weit die Möglichkeit, sie zu begleiten, weil sie aktiv selber kommunizieren und das auch auf dieser Plattform rund um das Fellow-Programm. Also ich kann immer wieder auch dahin zurückkehren und kriege Neuigkeiten mit und sehe, was passiert. Ich habe die Möglichkeit, euch zu treffen auf den Auftaktveranstaltungen, auf den Endveranstaltungen. Das finde ich ist einfach ein sehr sympathischer Ansatz und geht ein Stückchen weit weg von diesem High-Level, wie nenne ich das jetzt diplomatisch, Gloss, den man an einigen anderen Fellowships durchaus haften hat. Und das finde ich hier einfach sehr, sehr schön ruhig gemacht. Ja, das stimmt. Also auf der einen Seite ist es halt schön, dass man die Leute kennengelernt, dass es sozusagen nicht wie bei vielen anderen Förderern, die projektbasiert sind, dass du einfach sozusagen irgendwo verschwindest, du kriegst dein Geld und dann ist gut. Und auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwie ein bisschen mehr sozusagen zum Anfassen und nicht so wie diese persönlichen Fellow-Programms, also wo man halt eine eigene Förderung kriegt, wo man dann auf so ein Gefühl, auf so ein Altar gestellt wird, das ist jetzt unser Premium-Fellow und der wird die Welt retten in den nächsten 6 Monaten, sondern es ist halt hier tatsächlich, wo man sich auch mal sagen die Hände schmutzig macht und ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgehen muss und das einfach auch für alle so ein bisschen greifbarer, besser verfolgbar ist, finde ich. Über was haben wir vergessen zu reden? Liegt euch noch was aus dem Herzen? Habt ihr vielleicht Tipps für diejenigen, die mal Fellow werden wollen? Außer früh anfangen. um. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen off-topic, aber ich finde, wir sollten so den, also das passiert wahrscheinlich auch nicht, aber wir sollten so den Widerstand nicht ganz aus den Augen verlieren. Ich weiß jetzt nicht, wann diese Folge gesendet wird, aber Anfang September wird ja das Europäische Parlament darüber entscheiden, ob die Upload-Filter und das Leistungsschutzrecht für Presseverlage kommen. Und ich glaube, wenn das durchgeht, also wenn dieses Leistungsschutzrecht kommt, dann können wir die Sekunden wahrscheinlich an einer Hand abzählen, die es dauern wird, bis die Wissenschaftsverlage sagen, wir wollen auch eins. Und das, also das ist jetzt natürlich der total juristische Blick auf diese Problematik, aber gut, das ist halt bei mir so der Occupational Hazard, der da mitspielt. Aber dass man ich vermisse manchmal so ein bisschen das, nicht das Bewusstsein dafür, sondern vielleicht das Aussprechen dessen, dass das hier eine politische Sache ist. Also es geht hier um Verteilung von Wissensressourcen und dass es da eben durchaus Widerstände gibt und dass eben mit solchen Vorhaben wie dem Leistungsschutzrecht oder zum Beispiel auch dem Schutzrecht für Datenbanken so Metaschutzrechte geschaffen werden. Und dann kann ich halt als Forscher meine eigene Forschung öffnen, so viel ich will. Und wenn dann niemand hingeht und so ein Metaschutzrecht an einer Datenbank hat oder an der Veröffentlichung, dann bin ich so weit wie vorher. Und dass wir halt, ich sag mal, die politische Komponente des Ganzen nicht aus dem Blick verlieren. Würdest du das als eine gemeinschaftliche Aufgabe ein Stückchen weit auch der Projektträger des Fellow-Programms sehen, oder würdest du tatsächlich auch dir wünschen, dass mehr der Stimmen aus den Kreisen der Fellows selbst ein bisschen Stellung beziehen würden? Ich muss sagen, ich bin da extrem ambivalent. Also mir ist durchaus klar, dass man manche Leute, wenn man sich nicht, sage ich mal, auf die praktischen Vorteile von Open Science konzentriert, sondern wenn man dann mit sowas anfängt wie Verteilungsgerechtigkeit oder so, dass man manche Leute dann sofort verliert. Aber ich glaube, es gibt halt nicht den einen richtigen Weg, der immer alle Leute überzeugt, sondern es gibt halt manche Leute, die springen eher auf den Gedanken an, offene Wissenschaft ist bessere Wissenschaft, und manche Leute springen eher auf den Gedanken an, hier wird der Allgemeinheit zum Beispiel durch die exorbitanten Gebühren, die Verlage nehmen, quasi doppelt das Geld aus der Tasche gezogen. Und ich glaube, ich will niemandem vorschreiben, schon gar nicht den Organisationen, wie sie da in Erscheinung zu treten haben, weil die das im Zweifel sehr viel besser einschätzen können als ich, was da funktionieren kann und was praktikabel ist. Ich würde mir nur manchmal wünschen, dass das Bewusstsein dafür da ist und dass, wenn jetzt jemand zuhört und überlegt, oder sowieso schon mal überlegt hat, eigentlich ist das ja eine total politische Frage, aber ich traue mich nicht, mich dazu zu äußern, dass ich dann jetzt quasi den Anstoß geben möchte, zu sagen, mach. Also ich denke, die von dir erwähnten Widerstände gibt es ja zum einen auf der politischen Ebene, zum einen auf der Systemebene innerhalb der Wissenschaft selbst. Und ich denke, bei beiden ist es sicherlich angebracht, daran zu arbeiten und die eigene Stimme, ob jetzt als Organisation oder als Individuum, auch mal zu erheben und versuchen, argumentativ überzeugend tätig zu werden oder zumindest warnend, wenn das die letzte Instanz ist, derer man sich sicher sein kann. ich denke, dass das ist tatsächlich etwas, was aus dem Fellow-Programm als Gesamtes vielleicht sogar noch rausfallen könnte über die Zeit. Denn ich vermute, dass insbesondere auch in der engen Zusammenarbeit der Wikimedia mit den Fellows und den Mentoren da mittlerweile Erfahrungen aufgelaufen sind von Dutzenden Fellows, die aus ganz verschiedenen Bereichen, aus ganz verschiedenen institutionalen Umgebungen kommen und sicherlich alle mitgebracht haben, was denn ihre Bedenken sind, was ihre Erwartungshaltungen sind, was ihre Erfahrungen nach dem Fellow-Projekt in Bezug auf diese Bedenken und Erwartungshaltungen auch vielleicht von Kollegen sind. Also da ist eine Menge Wissen entstanden, das auf so einer Metaebene existiert und das vielleicht genau dazu benutzt werden kann, um viele Bedenken, die auf breiter Ebene existieren, viele Widerstände, die auf breiter Ebene existieren, auch ein Stückchen weit zu entwaffnen oder zu entschärfen. Und ich denke, das könnte tatsächlich auch einer der lohnenden Outputs über die Zeit noch sein, dass sich sowas vielleicht in entsprechende Maßnahmen münzen lässt oder in entsprechende Produkte münzen lässt. Ich denke, die Handreichung Open Science war so einer der Startpunkte, einfach aus der Sicht derjenigen, der es jetzt umsetzen will, mal so eine Handreichung zu haben. Was sind eigentlich so die kleinen Schritte, die ich tun kann, ohne dass ich jetzt gleich mein ganzes Arbeitsumfeld irritieren muss und meine ganze Arbeitsweise umstellen muss? Ich denke, wenn wir das noch hinkriegen und über die Zeit vielleicht nach dem dritten, vierten, fünften Durchgang, ich weiß es nicht, wann's da wirklich gegeben ist, tatsächlich auch eine politische, aber auch eine Botschaft, eine institutionelle Botschaft oder eine organisatorische Botschaft daraus noch formulieren können, wäre das, glaube ich, auch wirklich ein spannendes Ergebnis des ganzen Programms. Ist vielleicht sehr abstrakt jetzt gewesen, aber. Nee, ich weiß schon, was du meinst und ich stimme dir da auch voll zu. Ich meine, in den ersten Durchgängen muss man natürlich erstmal sich etablieren und dann gucken, was da überhaupt so möglich ist in die Richtung. Und ich möchte, das wollte ich nochmal klarstellen, ich möchte nicht, dass irgendjemand jetzt denkt, ich verlange von Fellows, Mentoren oder der Wikimedia die eigene Karriere oder Existenz aufs Spiel zu setzen. Also ihr habt im Februar die Kerstin Göpfrich da gehabt vom zweiten Durchlauf der Fellows und die hat ganz klar gesagt, ich glaube, es war dass sie der Offenheit nicht ihre Karriere unterordnen wird. Und ich finde, da hat sie absolut recht. Hm. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass das so als ein Schritt gesehen wird. Wir gucken erst, was möglich ist und dann, was wir wollen. Mhm. Und ich finde, das ist halt die falsche Reihenfolge. Wir müssen erst gucken, wo wollen wir eigentlich hin und dann untersuchen, was möglich ist. Und das halt auch wirklich als zwei getrennte Schritte zu beachten. Und deswegen fand ich das total schlau, wie sie das gesagt hat. So, ich will Offenheit, aber ich muss halt gucken, was überhaupt geht. Ja. Und aber eben immer in dem Bewusstsein handeln, dass das ist, wo wir hinwollen. Ich glaube, das ist genau der Punkt, an dem so ein Fellow-Programm in der Zusammenarbeit zwischen Fellow und Mentor wirklich hilfreich sind, weil du gerade mit den Mentoren, die in diesem Programm existieren, natürlich Menschen hast, die wissen im Prinzip, was möglich ist und die ja teilweise auch mit sehr, sehr viel Energie selbst daran arbeiten, diese Grenzen des Möglichen sogar noch zu erweitern. Und ich glaube, das ist für viele, die vielleicht den Schritt in die offenere Richtung erst machen, so eine Art Druckbetankung ist. Wie Nikolas es vorhin sagte, ich meine, mit Daniel Mietchen hat er natürlich auch jemanden, der sehr, sehr aktiv ist und auch sehr, sehr sichtbar aktiv ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für viele Fellows im Prinzip so eine Art Druckbetankung ist, ob der Möglichkeiten, die einem im Prinzip offenstehen würden, und das dann auch im Gespräch mit jemandem, der erfahren ist, auszuloten, was denke ich jetzt, wo meine Grenze wäre und was wäre tatsächlich meine Grenze, ohne dass ich mich in irgendeiner Art und Weise einem Risiko aussetze. Denn das, wie du sagst, will tatsächlich niemand. Aber ich glaube, das ist der spannende Aspekt an solchen Programmen wie dem Fellow-Programm, weil man hier im Prinzip nicht alleine dasteht und weil man hier aus den Gesprächen und aus den unterschiedlichen Blickwinkeln sicherlich auch einige Einsichten schöpfen kann, die sonst im Verborgenen sind oder nur nach sehr viel Graben von Förderrichtlinien und Suchen nach Schlupflöchern und Ähnlichem einfach sehr aufwendig sind. Und das noch ein bisschen sozusagen, ich finde deinen Appell eigentlich ganz gut zu sagen, guckt euch doch erst an, wohin ihr wollt und guckt dann hin, wo ihr sozusagen Abstriche machen müsst. Das finde ich eigentlich auch genau die richtige Einstellung. Wenn wir jetzt da beim Politischen sind, finde ich aber schon, dass die Programmausrichter da eine gewisse Verantwortung haben. Also ich finde es immer schwierig, jetzt als Fellow oder die Fellows an sich so sind halt noch, sagen, dass unser Wort hat halt nicht so viel Gewicht, dass wir da jetzt politisch auf politischer Ebene viel machen können. Natürlich, wenn wir jetzt über die Jahre hin sehen, dass sich da eine Gruppe bildet, die dann aus den Erfahrungen auch gucken kann, was möglich ist, was nicht möglich ist und dann so ein bisschen der Politik ja Tipps oder sag ich mal Tipps geben kann. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass der Stifterverband, Wikimedia und so ja auch schon ein gewisses Standing haben, was man dazu tatsächlich nutzen kann, wenn man jetzt dahinter steht, um dann auch tatsächlich die Politik in dem Sinne zu beeinflussen. Und da ist halt eine gewisse Konsequenz irgendwie auch nötig. Also das war ja bei der, was war das, Bill und Melinda Gates Foundation, die ja gesagt haben, ab Stichtag 1.1., ich glaube 2018, soll alles Open Access publiziert werden. Und dann gab es einen Aufschrei von denen, die Geld von denen bekommen, die Förderung von denen bekommen. Nee, sie können ja jetzt nicht nur Open Access publizieren, weil dann können sie ja gar nicht mehr in Science publizieren. Und anstatt, dass die Bill und Melinda Gates Foundation gesagt hat, nee, ist uns egal, ihr habt das Geld von uns bekommen mit der Bedingung, dass ihr ab dann Open Access publiziert, das war euch von vornherein klar, dementsprechend müsst ihr das jetzt machen, haben sich dann zu entschieden, für einen relativ großen Betrag Publikationen bei Science einzukaufen, die dann speziell für die geförderten Open Access zur Verfügung gestellt werden. Wo ich mir dann gedacht habe, das ist halt jetzt, ich glaube, das waren $10,000 oder so pro mögliche Publikation. Wo ich mir gedacht habe, das ist halt, da ist man halt nicht konsequent genug gewesen und hat sich halt eigentlich, dann ist man eingeknickt und hat diese ganze Idee von Open Science, Open Access im Endeffekt über Bord geworfen, wenn man gesagt hat, ja gut, da gibt jetzt 2-3 Leute, denen das jetzt ein bisschen aufstößt und die müssen wir zufriedenstellen. Und immer wenn wir jetzt zu Problemen kommen und dann sagen, ja gut, dann machen wir halt nicht Open Science, weil dann sonst seid ihr unzufrieden, ist es halt irgendwie das ein bisschen schwierig. Also ich denke, ich finde es schon mal erfreulich und vielleicht sogar ein Stückchen weit erstaunlich, dass das Commitment der derzeitigen Förderer dieses Fellow-Programms tatsächlich jetzt auch weiterhin existiert. Denn ich denke, das wird sicherlich auch ein Stückchen weit aus so einer Experimentieridee entstanden sein. Und scheint mir zumindest in einem solchen Maße ein Erfolg zu sein und in einem solchen Maße in eine Regel zu übergehen, dass hier zumindest vorerst die Fortsetzung gesichert ist. Und ich weiß natürlich nicht genau, wie lange, aber ich denke, irgendwann wird dieses Programm tatsächlich so viel Charakter auch haben, dass Organisationen, die sich als Förderer aus unterschiedlichen Motivationen beteiligt haben, vielleicht dann auch die Chance für sich selber erkennen, sich über dieses Programm als Instrument, sage ich jetzt mal, in Mangel eines besseren Wortes, zu bestimmten Themen noch deutlicher zu positionieren, weil plötzlich ist da etwas, wo man erfolgreich Menschen im Prinzip dazu zu bewegen konnte, Dinge anders zu tun, als sie es vielleicht gemacht haben, oder sie in dem zu unterstützen, wie sie es machen wollten, was vielleicht, was sie sonst nicht hätten machen können, weil ihnen die Finanzierung gefehlt hätte oder der Support gefehlt hätte oder sowas. Ich glaube, daraus kann man schon auch als Förderer über die Zeit seine Haltung noch ein Stückchen weit weiter schärfen, ein Stückchen weiter herausstellen. Und ich fände es spannend zu sehen, welche Argumentation der Stifterverband oder die Volkswagen Stiftung oder Wikimedia, die aber ohnehin, denke ich, in diesem Kanon des pro-freien Wissen und des pro-Open Science schon recht wahrnehmbar sind, was dann die Positionen sind. Und das wäre natürlich doppelt erfolgreich, wenn es sozusagen dazu dient, die Fellows an ein Ziel zu bringen und sei es auch an ein Zwischenziel. Vor allen Dingen aber das Programm in eine Richtung zu lenken, dass es tatsächlich einem größeren Ziel noch gerechter werden kann. Das glaube ich auch. Und wir haben ja jetzt, oder ich habe jetzt schon viel über das Netzwerk geredet und wie schön ich das finde, dort auch einfach so ein bisschen Bestätigung für die eigene Position zu finden. Und vielleicht geht es den Förderern ja ähnlich. Also vielleicht ist es so, dass in teilweise diesen Stiftungen Leute sitzen, die sich mit dem Open Science Gedanken schon mal befasst haben, aber vielleicht nicht so richtig viel darüber wissen. Und wenn man dann sieht, diese Stiftung hat jetzt dieses Open Science Fellow Programm gefördert, dann machen wir das doch auch. Und so, dass sich dann vielleicht so ein Förderernetzwerk bildet, die sich dann auch gegenseitig in ihrer Position und ihre Unterstützung für Open Science bestätigen. Hm. Ja, das fände ich, wäre natürlich der beste Effekt, den das Fellow-Programm haben könnte. Ich glaube, wir hatten in einer der letzten Sendungen auch diskutiert, dass es schön wäre, wenn sozusagen dieses Beispiel des Fellow-Programms sich in unterschiedliche Organisationen zurückspiegeln ließe und dann plötzlich eine Leibniz-Gemeinschaft sagt, und jetzt gehen wir mal her und machen das vielleicht auch selbst mit unseren Wissenschaftlern und bieten ihnen die Möglichkeit, sich so ein bisschen freier auszutoben, bestimmte Aspekte mal auszuprobieren, ohne dass sie sich Sorgen machen müssen, dass sie da in einen Zustand kommen, wo sie auf einmal wo ihnen die Finanzierung ausgeht oder dass sie Abstriche machen müssen, weil sie gar nicht mehr von ihrem Budget oder ihrer Zeit da rein investieren können. Wobei ich da manchmal die Gefahr sehe, wenn man das zu so einem Exotenprogramm macht, gerade innerhalb der großen Förderungsgesellschaften, dass es dann im schlimmsten Fall die Entwicklung von Open Science hin zu Science, also zum Standard, vielleicht sogar eher verzögern könnte, weil sich dann die Stiftungen denken, ach, wir haben ja diese schönen Förderprogramme für Open Science und das reicht. Hm, verstehe. Ja, durchaus. Also da muss man natürlich aufpassen, dass die dann nicht irgendwann denken, oh ja, nee, wir wollen ja jetzt nicht alles Open Science machen und dann unser schönes Förderprogramm obsolet machen. Also ich keine Ahnung, ob das passieren würde, aber das ist so eine Gefahr, die ich da sehe. Ja, in dem Moment, um es mal mit Plattitüden zu sagen, in dem Moment, wo man etwas einzäunt, kann es auch schnell zum Streichelzofer kommen. Ja, genau. Na, also, so, ja. Guckt mal hier die offenen Wissenschaftler, die wir uns hier halten, als Streichelzoo und der Rest läuft wie gehabt. Hm. Das ist ja nicht, wo wir hinwollen. Hm. Nikolas, du hattest noch was du sagen wolltest. Ich glaube, wir sind mit dem Fellow-Programm gerade auch noch in so einer Situation, wo es selber noch ein bisschen experimentierfreudig ist. Und ich glaube auch auf den Seiten der Förderer, die dabei sind, dass innerhalb dieses Förderers wahrscheinlich auch noch nicht alle von der Open Science Idee überzeugt sind. Und dass es da auch schon gerade von Vorteil ist, wenn wir jetzt Leute haben in den Förderern, die das mal ausprobieren mit diesem Fellow-Programm und dann sehen, okay, das klappt super, an den und den Stellen, an denen vielleicht nicht so, und das dann in ihrer Institution weitertragen und dann sagen, für, jetzt nehmen wir mal den Stifterverband, da bildet sich sozusagen innerhalb des Stifterverbands ein ganzes Open Science Netzwerk, die dann sagen, als kompletter Verband oder als Förderer dann sagen, okay, ab jetzt machen wir alles nur noch nach diesen Open Science Richtlinien. Und ich glaube, es ist auch in den kommenden Jahren irgendwie mal interessant zu sehen, nochmal die ganzen Fellows zusammenzubringen, nochmal alles Revue passieren zu lassen und dann zu gucken, was sind Methoden von Open Science, die in allen Fällen über alle Fächer hinweg funktioniert haben. Sind das Geschichten, die wir sozusagen als funktionstüchtig für alle Forscher und Förderer sagen, empfehlen können? Und gibt es halt Sachen, die wir sozusagen, weil wir sie getestet haben im Fellow-Programm, die halt nicht immer klappen und die können wir dann nicht verpflichtend vorschreiben? Und das kann ja auch einfach nach hinten losgehen, wenn jetzt ein Förderer sagt, wir schreiben vor, nicht bei Open Access, ist ja relativ einfach, weil das ja schon sagen über Jahre hin erprobt ist, dass das funktioniert. Aber wir schreiben jetzt vor, dass alles, was innerhalb dieser Förderung entsteht, muss offen lizenziert verfügbar gemacht werden. Und dann, ohne das jetzt getestet zu haben, wird das jetzt einfach mal vorgeschrieben. Und dann geht das Ganze nach hinten los. Und ich glaube, dafür ist das Fellow-Programm auch total hilfreich, einfach mal zu testen, wo sind überhaupt die Grenzen. So eine kleine Open Science Sandbox. Ich würde es ja ein bisschen zuspitzen und würde sagen, es taugt nicht dafür zu testen, wo die Grenzen sind, sondern ich würde sagen, es taugt dafür zu beweisen, dass die Grenzen deutlich weiter sind, als viele sie wahrnehmen. Ja, und sie noch weiter zu verschieben. Ja. Ja. Wichtiger Aspekt. Schön, das war ein sehr, sehr nettes Gespräch mit euch. Wir vielmehr danken euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier nochmal so ein bisschen mit uns den Rückblick, die Rückblickperspektive einzunehmen und jetzt zum Ende auch tatsächlich nochmal ein bisschen die Augen in die Zukunft zu richten. Ich glaube, das ist immer wieder eine spannende Diskussion, welche Effekte dieses Fellow-Programm langfristig auch in Zukunft haben wird und wohin es sich vielleicht noch entwickeln kann. Nicht unbedingt muss, denn ich glaube, es ist schon, es läuft, glaube ich, sehr natürlich in eine bestimmte Richtung. Aber vielleicht gibt es links und rechts des Weges tatsächlich Leute, die man einfach auch noch mitnehmen kann, ob der Sichtbarkeit von den Fellows, den Mentoren des Programms an sich und schlussendlich auch der Arbeit, die da gemacht und geliefert wird. An der Stelle vielen, vielen Dank euch beiden. Wenn ihr noch was habt, dann tut euch keinen Zwang an, jetzt noch das letzte Wort zu erheben. Sonst. Das ist immer die fiese Frage zum Schluss. So, das letzte Wort. Ihr müsst noch mal so diesen einen Slogan, der jetzt alle zukünftigen Generationen von Fellows motiviert. Einfach mal machen. Also nicht unbedingt nur, wenn man die Förderung bekommt, sondern einfach mal machen. Ist leichter gesagt als getan, weil je nachdem, wo das Projekt gerade steht, kann man nicht unbedingt einfach mal machen. Aber ich glaube, wenn man mal ausprobiert, dann lernt man relativ schnell, was einem gefällt, was einem nicht gefällt und wo man tatsächlich mehr machen kann in seiner eigenen Forschung. Ja, dem kann ich mich nur anschließen und muss euch leider, also das klingt jetzt äußerst platt, aber Fortschritt entsteht nicht durch die Leute, die so bequem und angepasst sind. Ja. Stimmt. Damit, ich kann es nicht besser sagen, insofern sage ich am besten gar nicht mehr viel. Vielen, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank, danke dass wir euch. Dürfen. Ja, gerne. Danke gerne. Euch, genau. Vielen Dank für alle, die bis hierhin zugehört haben. Ihr habt es gehört, wer von euch Interesse hat, einfach mal machen. Wer von euch vielleicht Leute kennt, für die das interessant wäre. Wir haben es, ich glaube im Fall von Marion war es die du ja über eine Freundin darauf gestoßen bist, oder eine Bekannte. Wenn ihr also jemanden kennt, der, für den das vielleicht interessant wäre, macht einfach Werbung. Ich glaube, das kann das Programm am allermeisten gebrauchen. Einfach mehr Leute, die drauf gucken, mehr Leute, die teilnehmen und mehr Leute, die einfach den Bedarf auch zeigen, wofür sowas wichtig ist. Das war's jetzt aber. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss.